Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 478 an Schiller. Ich habe endlich, obgleich in großer Zerstreuung, meinen Brief an Freund Humboldt und die Elegie kopieren lassen, und da ich eben den besten Willen habe, das Paketchen fortzuschicken, fehlt mir die Adresse, haben Sie doch ja die Güte, mir dieselbe baldmöglichst zu überschicken. Der Plan zur Dekoration des Theatersaals ist nun reguliert. Morgen geht die Arbeit selbst los. Wenn es beisammen ist, wird es recht artig aussehen und bequem sein. Mich aber wird es große Aufopferungen kosten, denn das nächste Vierteljahr, wenn es mir auch nicht ganz verloren geht, wird durch dieses Unternehmen doch sehr zerstückt. Ich will die erste Sendung des neuen Werkes an Cotta indessen hier redigieren und sie alsdann zu Ihnen hinüberbringen, um Ihr Urteil zu hören. Da alles schon fertig ist und hier und da nur etwas zurechtgerückt werden muss, so kann ich in 14 Tagen weit kommen. Mein Schema, wovon ich Ihnen Sonnabend schrieb, macht mir recht guten Humor, indem ich dadurch in der kurzen Zeit schon manche nähere Wege gewonnen habe. Am Ende kommt's vielleicht gar aufs Alte heraus, dass wir nur wenig wissen können und dass bloß die Frage ist, ob wir es gut wissen. Übrigens bin ich in einer Stimmung, dass ich fürchtete, die Musen niemals wieder zu sehen, wenn man nicht aus der Erfahrung wüsste, dass diese gutherzigen Mädchen selbst das Stündchen abpassen, um ihren Freunden mit immer gleicher Liebe zu begegnen. Leben Sie recht wohl, ich will sehen, was ich jedem einzelnen Tage abstehlen kann. Das mag denn Masse machen, wenn es kein Ganzes macht. Grüßen Sie mir Ihre liebe Frau und schreiben mir, wenn der Mangold aufgeht, so wie ich auch zu hören wünsche, ob das Gartenhäuschen glücklich gerichtet ist. Weimar am 15. Juli 1798. G.